Erster Jesus lehrt wieder am See. Viele Menschen kommen zu ihm. Er steigt in ein Boot und setzt sich. Die Menschen stehen am Ufer. Zweiter Jesus lehrt sie mit Geschichten. Er sagt, hört zu. Dritter, ein Mann geht aufs Feld, um Samen zu säen. Vierter, als er sät, fällt ein Teil des Samens auf den Weg. Vögel kommen und fressen ihn. Fünfter, ein anderer Teil fällt auf steinigen Boden. Dort ist nicht viel Erde. Der Samen wächst schnell, weil er nicht tief in der Erde ist. Sechster, als die Sonne scheint, verbrennt die Pflanze. Sie stirbt, weil sie keine Wurzeln hat. Siebter, ein anderer Teil fällt zwischen Dornen. Die Dornen wachsen und ersticken die Pflanze. Sie bringt keine Frucht. Achter, ein anderer Teil fällt auf gute Erde. Die Pflanze wächst und bringt viel Frucht, 30, 60 oder 100 Mal so viel. Neunter, Jesus sagt, wer Ohren hat, soll zuhören. Zehnter, als Jesus allein ist, fragen ihn seine Freunde nach den Geschichten. Elfter, Jesus sagt, euch zeige ich das Geheimnis von Gottes Reich. Aber die anderen Leute verstehen es nur durch Geschichten. Zwölfter, sie sollen sehen, aber nichts erkennen. Sie sollen hören, aber nichts verstehen. Sonst könnten sie sich ändern, und Gott würde ihnen vergeben. Dreizehnter, Jesus sagt, ihr versteht diese Geschichte nicht? Wie wollt ihr dann alle anderen Geschichten verstehen? 14. Der Mann, der sät, sät Gottes Wort. 15. Einige Menschen sind wie der Weg. Das Wort wird in sie gesät. Aber sofort kommt der Teufel und nimmt das Wort weg. 16. Andere Menschen sind wie der steinige Boden. Sie hören das Wort und freuen sich. 17. Aber sie haben keine Wurzeln. Wenn es Probleme oder Verfolgung gibt, geben sie schnell auf. 18. Andere Menschen sind wie der Boden mit Dornen. Sie hören das Wort, 19. aber Sorgen, Geld und Wünsche kommen dazu und ersticken das Wort. Es bringt keine Frucht. 20. Andere Menschen sind wie die gute Erde. Sie hören das Wort, nehmen es an und bringen viel Frucht. 21. Jesus fragt, zündet man eine Lampe an, um sie unter ein Bett zu stellen? Nein, man stellt sie auf einen Lampenständer. 22. Alles, was versteckt ist, soll bekannt werden. Alles, was geheim ist, soll ans Licht kommen. 23. Wer Ohren hat, soll zuhören. 24. Jesus sagt, achtet darauf, was ihr hört. Wie ihr messt, so wird man euch messen. Ihr bekommt sogar noch mehr dazu. 25. Wer viel hat, bekommt noch mehr. Wer wenig hat, dem wird auch das Wenige weggenommen. 26. Jesus sagt, Gottes Reich ist wie ein Mann, der Samen aufs Land wirft. 27. Er schläft und wacht, und der Samen wächst, ohne dass er es weiß. 28. Die Erde bringt von selbst Frucht, zuerst Gras, dann Ähren, dann volles Korn in den Ähren. 29. Wenn die Frucht reif ist, erntet der Mann sie sofort. 30. Jesus fragt, wie können wir Gottes Reich beschreiben? Mit welcher Geschichte können wir es erklären? 31. Es ist wie ein Senfkorn. Es ist der kleinste Samen der Welt. 32. Aber wenn es wächst, wird es größer als alle anderen Pflanzen. Die Vögel können in seinen Zweigen nisten. 33. Mit solchen Geschichten erklärte Jesus das Wort. Er sprach so, dass die Leute es verstehen konnten. 34. Er sprach nur in Geschichten zu ihnen. Aber seinen Freunden erklärte er alles genau. 35. Am Abend sagt Jesus zu seinen Freunden, lasst uns auf die andere Seite des Sees fahren. 36. Sie verlassen die Menschenmenge und nehmen Jesus mit im Boot. Andere Boote fahren mit. 37. Ein starker Sturm kommt auf. Die Wellen schlagen ins Boot. Das Boot füllt sich mit Wasser. 38. Jesus schläft hinten im Boot auf einem Kissen. Seine Freunde wecken ihn und sagen, Lehrer, ist es dir egal, dass wir untergehen? 39. Jesus steht auf und spricht zum Wind, sei still. Der Wind hört auf und es wird ganz ruhig. 40. Jesus sagt zu seinen Freunden, warum habt ihr Angst? Habt ihr denn keinen Glauben? 41. Sie haben große Angst und fragen sich, wer ist dieser Mann? Sogar Wind und See gehorchen ihm.